Schulfunk im dritten Programm des Norddeutschen Rundfunks. Was steht heute auf unserem Programm? Wir beginnen mit Biologie. In der Sendung Drogenabhängig bringen wir den Bericht eines Rauschgiftsüchtigen. Um 15.20 Uhr geht es dann weiter mit einer Geschichte der Reihe Was hättet ihr getan? Der Titel Gefährliches Spiel. Um 15.35 Uhr gibt es wieder Neues aus Waldhagen. Mit Piepenbrinks erleben wir einen geselligen Abend. Und um 15.55 Uhr beschäftigen wir uns in einer Sendung der Reihe Arbeit, Wirtschaft, Recht mit einem Thema aus der Wirtschaft, Löhne und Preise. Soweit der Überblick. Und nun zuerst Biologie. Unsere folgende Sendung ist der Bericht eines Drogenabhängigen. Ob ich das alles... den ganzen langen Mist noch zusammenkriege, ich weiß nicht. Am liebsten würde ich den kaputten Blues löschen, weißt du? Kaputten Blues? Seine Lebensgeschichte löschen? Das heißt, einfach vergessen? Das wird Ralf nicht gelingen. Ich saß ein paar Abende mit ihm in meiner Wohnung zusammen. Er sollte mir alles über sich erzählen, über sein Leben. So, wie es bis jetzt abgelaufen ist. Er ist heute Mitte 20, hat lange Zeit bei seiner Großmutter gelebt, Elektriker gelernt und als Geselle auch ganz gut verdient. Damals. Jetzt ist er ohne Arbeit und drogenabhängig, heroinsüchtig. Deshalb schon darf ich seinen wirklichen Namen, seinen tatsächlichen Beruf und sein genaues Alter nicht nennen. Irgendwann habe ich eben lieber Bier als Cola getrunken. Okay, das war schon so ein bisschen erwachsen sein wollen mit Alkohol und so. Und mit dem Haschisch, das fing eigentlich auf dem Schulhof an. In den Pausen. Man fühlt sich irrsinnig gut in der Gruppe mit Kumpels. Na, was waren wir? Ich meine so 13, 14 waren wir, ne? Die Lehrer, das waren Feinde. Ich meine, nicht wirkliche, aber von denen kriegte man meistens einen drauf. Also nicht richtig geschlagen, sondern so innerlich. Na, du weißt schon. Und da war man zusammen mit seinen Freunden eben einfach stärker und durch den Alkohol waren wir irgendwie noch enger beisammen. Wir haben damals ziemlich viel gesoffen. Auch in den Schulpausen, auf dem Schulhof. Wehmut. Das war immer tierisch. Wenn der Lehrer in der Stunde, wenn wir wirklich voll waren, ganz im Ernst fragte, Ralf, ist es schlecht, willst du lieber nach Hause? Ja, und irgendwann mal in einer Pause, nicht, wo eben auch die Flasche rumging, da hat dann irgendeiner gefragt, ob wir nicht mal Hasch ausprobieren wollten. Na, einfach mal so. Ich meine, das sollte ganz wahnsinnig sein. Und ich kannte den Typ auch in der Schule und bei dem habe ich dann gleich ein bisschen Shit besorgt. Abends habe ich dann meinen ersten Joint gebaut. Wir haben alle dran gezogen, wie die Wilden. Aber frag nicht nach Sonnenschein. War uns schlecht. Shit wollte bei uns nach dem ersten Mal keiner mehr rauchen. Nie wieder. Naja, das gab sich dann bald. Wir haben natürlich doch wieder geraucht. Und dann kam auch so das erste gute Feeling. Mensch, wenn wir irgendwo am See waren, abends eine Pfeife durchgezogen, Pink Floyd dazu. Mann, das ging tierisch ab. Das ist Ralfs Lieblingsthema. Die Abende, an denen er mit seinen Freunden Haschisch geraucht hat. Haschisch gewinnt man aus der Hanfpflanze. Genauso wie Marihuana, das allerdings meistens ein bisschen schwächer wirkt. Cannabis sativa ist der lateinische Name für Hanf. Marihuana ist ein tabakartiges Gemisch aus Stängeln, Blättern und Blüten der weiblichen Hanfpflanze. Haschisch dagegen besteht nur aus reinem Harz. Cannabisgebrauch führt unter anderem zu Schlafstörungen, er schädigt die Lungen und Atmungswege, außerdem erhöht er das Risiko, an Krebs zu erkranken und möglicherweise schädigt er auch das Gehirn. Cannabisgebrauch kann sogar die Erbanlagen eines Menschen zerstören. Ein Professor der New Yorker Columbia-Universität hat festgestellt, dass bereits 3 Haschisch-Zigaretten pro Woche nach nur 3 Jahren die Chromosomen, also die Träger der Erbanlagen, unheilbar schädigen können. Körperlich abhängig wird man von Cannabis nicht. Es ist also streng medizinisch gesehen kein Suchtmittel. Aber das Wohlbefinden während des Rausches und die Sehnsucht danach, seine Probleme in so einem Rausch zu vergessen, können zur Gewöhnung führen, zu einer seelischen Abhängigkeit von der Droge. Und genau diese Abhängigkeit, nicht das Cannabis selber, aber diese seelische Abhängigkeit kann den Kiffer dazu bringen, auf härtere Drogen umzusteigen. Aber lassen wir Ralf weiter von seinen Hascherlebnissen erzählen und von seinem Leben im Alltag. Ich gebe ihm die Stichworte Schule, Arbeit, Eltern. Schule, Mann. Ein Ass war ich nie. Aber das war ja auch stinklangweilig, was da gebracht wurde. Und wie die Lehrer das brachten. Da konnte man wirklich nur saufen und kiffen. Ich meine, was wir dann im letzten Schuljahr auch fast jeden Tag getan haben. Naja, bis dann der Hammer für mich kam. Wegen dauernder Störung des Unterrichts und rapidem Leistungsabfall. Der Direktor meinen Eltern verklaut, sie sollten mich lieber von der Schule nehmen. Und meine Großmutter, bei der ich wohnte, die konnte ja nur auch nicht mehr gegen mich an. Deshalb hat mein Vater mich ja einfach von ihr weggeholt. Zu sich, in eine andere Stadt. Das war der totale Krampf. Großmutter weg, meine alten Freunde weg, neue Stadt, hin zu den Eltern, die ich in all den Jahren immer nur in den Ferien gesehen hatte. Das Totalzimmer aber war, ich sollte in eine Lehre. Was für eine? Keine Ahnung, irgendeine Lehre. Ja, das ging dann anfangs auch ganz gut auf der Arbeit. Ne? Machte irgendwie Spaß. War was Neues. So. Da habe ich dann auch neue Leute kennengelernt. Ja, mit meinen Eltern, das lief dann so halb und halb. Also gekifft habe ich jedenfalls nur mäßig. Aber das hielt alles nicht lange. Ich weiß noch, ich war so 18 auf dem Neubau. Ein Arbeitskollege und ich, wir sollten Wände aufstemmen. Leitung legen und Steckdosen und so. Immer um die Wette. Und mit dem Mann sagt er, ey, ist das dein Schraubenzieher? Und zack, hat er ihn ja schon zum dritten Stock durchs Fenster gefeuert. Mann, hab ich nur gesagt. Und schon ist er nochmal hinterher geflogen. Und er grient und rupft mir eine Steckdose aus der Wand. Du hast ja schon eine mehr als ich fertig und grüllt los. Und ich rupf, rupf, rupf, rupf, ihm seine ganzen Dosen auch raus. Und dann das andere Werkzeug. Immer runter vom dritten Stock. Wir haben uns nass gemacht vor Lachen. Zu irre war das. Dann verstummt er. Den Rest des Abends ist nicht mehr viel aus ihm herauszukriegen. Zwei Tage später sitzen wir wieder zusammen. Ich lese Ralf seinen bisherigen Bericht vor. Er braucht eine Weile, um sich zu erinnern. Ja, klar, Mann. Immer und ewig. Wand aufstemmen, Leitung rein, Steckdose rein, Wand wieder zuschmieren, nächste Wand. Und nächsten Tag dasselbe von vorn. Bei der Arbeit kommst du dir vor wie im Knast. Mit dem Meister als Oberaufseher. Alles antreten, Arbeit wird zugeteilt. Da fragt keiner, was du am besten kannst oder was dir Spaß macht. So verlierst du schließlich also auch noch den letzten Rest Lust an der Arbeit. Und irgendwann fragst du dich, wozu das eigentlich alles? Was soll das alles? Ich habe damals oft gedacht, so auf dem Bauernhof, mit Kommune und so, da müsste man mal leben. Erst mittags aufstehen, ein paar eigene Hühner und Wasser aus dem Brunnen, Brot selber backen und ja, was, Musik machen eben oder malen. Naja, das war so mein Traum. Ja, zu Hause bei meinen Eltern, das war ja nun kein Zuhause. Das war die totale Quälerei. Streit um laute Musik und wenn meine Freunde kamen, früh ins Bett gehen sollen und ach, das also irgendwie um alles dauernd Streit. Ja, und reden mit den Eltern war ja gar nicht drin. Ich meine jetzt so gut reden, so richtig offen und so. Ja, und bald wollte ich auch gar nicht mehr reden. Ich habe mich eben zurückgezogen von allen Leuten. Auf der Arbeit habe ich gesoffen und zu Hause habe ich gekifft. Ich war nicht immer voll. Ja, also entweder mit Alkohol oder mit Shit. In sich selbst zurückziehen ist eine ziemlich teuflische Sache. Vorher bist du ja immer erstmal genervt. Deshalb brauchst du Shit und ziehst dich zurück. Aber dabei bist du auf einmal ganz allein eben. Und das nervt dich erst recht. Was machst du? Du kiffst. und ziehst dich wieder zurück, kiffst wieder und so weiter und so weiter. Das ist... Die Wochenenden waren meistens gut. Wir waren Freunde im Park nachts, ne? Oder in irgendwelchen Cafés an der Ostsee, Musik hören und die Sterne angucken und über das Leben reden und jede Menge Shit verrauchen. Das war so mein wirkliches Leben. Die Wochenenden, weißt du? Jede Menge Shit. Ja, und dann irgendwann, ja, dann Trips, ne? LSD. Ja, dann Schlaftabletten und Aufputschtabletten und alles Mögliche. Schließlich habe ich alles durcheinander gleichzeitig und fast dauernd genommen. Von der Arbeit und so habe ich bald nicht mehr viel mitgekriegt. Die Arbeit stank mir sowieso immer mehr. Ich wollte Urlaub machen. Urlaub für immer. Ja. Nach der Gesellenprüfung mit 21 habe ich den Abgang gemacht. Ich bin endlich auf den Bauernhof gezogen. Also was mich wirklich so interessierte, wollte ich irgendwie so finden, wo ich mit meinem ganzen Körper und mit meiner ganzen Seele und so richtig drin aufgehen konnte. Also raus aus der kaputten Gesellschaft und weg von den Leuten mit den sturen und bösen Gesichtern, dieses nervende, ewig gleiche Einheitsgequatsche, ihre guten Stuben und Sonntagsausflügen mit Sonntagsausgehanzug und Sonntagsausgehbenehmen und ach, scheiße. Ja. Und dann bin ich eigentlich in den gleichen Mist wieder reingeraten auf dem Bauernhof. In die totale Drogenszene. Mittags aufstehen, Pfeife rauchen, frühstücken, also wenn mal was da war. Und dann dieses dauernde Gefasel über irre Drogenerlebnisse und über die wahnsinnigsten Drogengeschäfte, die die Leute da gemacht haben wollten. Und also die totale Spinnerei. Hälfte konntest du glatt vergessen. Es war immer nur Gespinne. Dass du niemandem vertrauen kannst, das ist schlimm. Ja, abends, ne, abends dann saufen und Tabletten nehmen und Drogen holen, also rumhängen. Ich kam zu gar nichts mehr. Ich hatte Zeit, alles zu tun, was ich wollte, aber ich konnte nicht mehr wollen. Und dann, ja, scheiße. Dann kam das mit dem Heroin. Er zündet sich eine Zigarette an und schweigt. Dann atmet er tief aus und erzählt weiter, doch sehr schnell, als wolle er es loswerden. Die Leute da auf dem Bauernhof, die haben mächtig rumgetönt. Heroin ist wahnsinnig, haben sie gesagt, und viel besser als die Tablettenschluckerei. Wir haben dann was besorgt, weil ich neugierig war und ich hab mir dann die erste Spritze vom Freund setzen lassen. Ich war reichlich verkrampft, als die Nadel in meine Vene kam, aber dann... Mit einem Schlag klappe ich plötzlich weg. Da ist so ein schweres Ziehen im Genick bis in den Hinterkopf rauf. Und dann schießt es mir so warm durch den ganzen Körper. In jede Zelle presst es sich rein. So. Das ist wie Eintauchen in Brennnesseln, aber angenehm. Irgendwas, also was Schlechtes, also alles Schlechte steigt in mir auf. Will raus und kommt raus. Also ich übergebe mich mit Genuss. Nur so ein wohliges, beruhigendes Gefühl fasst mein Körper, wie ein Beutel, wie ein ruhiger, unsagbar glücklicher Beutel. Meine Traurigkeit ist weggeschwommen mit all der Angst. Alles weg. In die Ruhe kommt ein Bild. So ein Traum. Ich nehme alles an. Ich will gar nichts mehr verändern. Heroin ist ein Opiat. Opiate sind Wirkstoffe einer besonderen Mohnart, des Schlafmohns. Heroin wurde 1898 zum ersten Mal in Deutschland hergestellt, und zwar als Schmerzmittel. Aber die Ärzte behandelten damit auch Morphiumsüchtige, die dann mit einem Schlag von ihrer Sucht geheilt waren. Kein Wunder. Man wusste sehr bald, warum. Heroin macht nämlich ebenfalls süchtig. Es ist das schlimmste Suchtmittel, das man je entdeckt hat. Irgendwann habe ich gemerkt, ich bin drauf. Ich bin süchtig. Eines Morgens, ich wache auf und ich friere bestialisch, aber gleichzeitig läuft mir der Schweiß über die Augen. Die Hände, die Beine, alles klappert und zittert und alles tut mir weh in den Knochen. Ich krieg kaum noch meine Knie gerade gebogen. Irgendwie bin ich dann zum Typ, der Stoff haben soll. Millionen Gedanken knallen mir im Kopf, aber gleichzeitig bin ich wie gelähmt. Ich brauche dringend einen Schuss. Der Typ will aber nichts verkaufen an mich, der kennt mich nicht. Diese scheiß Angst vor den Bullen. Also Drogenszene, das ist das totale Misstrauen. Und während der ganzen Zeit das Frieren, das Schwitzen, die Millionen Gedanken. Ich habe ein paar Monate später versucht, mich vom Heroin zu entziehen. Insgesamt 3 Mal. Jedes Mal ging ich wieder ab in die Szene. Und jedes Mal wurde es schlimmer. Ich habe dann Heroin verkauft, weil ich das Geld brauchte. Habe aber zu viel selber verbraucht. Ich habe rund 300 Mark habe ich am Tag verdrückt. Deswegen Rezepte gefälscht und Apothekenanbrüche. Als ich geschnappt wurde, hatte ich dann Glück, nur ein paar Geldstrafen. Vor ein paar Monaten haben meine Eltern entdeckt, dass ich drück. Die haben sich verdammt gut benommen. Ich bin zum Arzt und habe dann noch eine Entziehungskur gemacht. Ambulant, ich musste nicht in die Klinik. Trotzdem haben meine Eltern mich dann noch zum Drogenberatungszentrum geschleppt. Aber die Typen da wollten mich resozialisieren. Mich wieder in das normale Leben einführen. In das normale Leben, das mich ja erst süchtig gemacht hat. Außerdem, die Leute in diesem normalen Leben sind doch selber irgendwie süchtig, finde ich. Richtig wild darauf, sich anzupassen und sich unterzuordnen. Die brauchen doch immer jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht. Das hat der Psychologe bei der Beratung gesagt. Auch die ganz normalen Menschen müssen lernen, selbstständig zu leben. Ohne Sucht. Das finde ich ganz gut. Wenn jemand rauschgiftsüchtig ist, sollte er sofort zu den Fachleuten im Beratungszentrum gehen. Die haben täglich mit Rauschgiftsüchtigen zu tun. Diese Beratungszentren arbeiten nicht mit der Polizei zusammen. Man bekommt also keine Schwierigkeiten. Ihre Hilfe ist auf den Einzelnen abgestimmt. Sie bieten zum Beispiel Gruppengespräche an oder Einzelgespräche. Sie vermitteln auch Plätze in einer Klinik zur körperlichen Entziehungskur. Süchtig ist jeder, der versucht, mit Hilfe eines Rauschgifts seinen Problemen auszuweichen, statt sie zu bewältigen. Für einen Heroinsüchtigen gibt es 3 Möglichkeiten. Nur 3. Erstens, er kommt irgendwann ins Gefängnis oder in die Heilanstalt. Zweitens, er unterzieht sich einer Sozialtherapie. Oder drittens, er stirbt durch Heroin. Ich werde immer mal einen Hasch rauchen wollen. Aber Heroin, ich weiß nicht. Seit dem ambulanten Entzug habe ich mir nur 3 Schüsse gesetzt. Dafür saufe ich jetzt tierisch. Lange leben will ich nicht. Wozu? Aber wieder in die Drogenszene? Nee. Das ist die totale Einsamkeit. Sucht ist Flucht. Und zwar ins Nichts. Ich weiß nicht, was ich mache. Ein Vierteljahr nach unserem Gespräch war Ralf wieder in der Szene verschwunden. 2 Wochen später hatte ihn das Rauschgiftdezernat mit 2,5 Gramm Heroin in der Tasche aufgegriffen. Er ging für 3 Monate in Untersuchungshaft und wurde dann zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Zur Bewährung. Drogenabhängig. Der authentische Bericht eines Süchtigen.